Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahaṃ samma sambuddho vijja caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasāraṭi sattā deva manussānaṃ buddho bhagavāti svākhāto bhagavatā dhammo sandhītiko akāliko ehipāssiko ōpanayiko paccattaṃ veditābbho viñuhi සුපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංගෝ උජුපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංගෝ ඥායපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංගෝ සාමීචිපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංගෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අර්ථ පුරිස පුංගල ඒසේ භගවතෝ සාවක සංගෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලිකරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකසාති එවං බුද්ධං සරණං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වා චම්පිතත්තං වා ලෝමහංසෝ නහෙ සතියති. So, wir haben gesprochen über die Dana Parami. Wir haben erklärt, dass das Wesen von Dana Parami ist, Parichaga, Chaga, dass man loslässt. In Bezug zur Meditation auch ist das sehr klar, solange man nicht loslässt, man wird nie imstande sein, richtig meditieren zu lernen. Deswegen, wie wir schon gesagt haben, wird in zum Beispiel in Abhidharma Kosha die Bedingung für Meditation ist wenig Wünsche und Zufriedenheit mit was immer man hat. Da wird man dann, gehört man dann zu der Familie der Edlen. Die Familie der Edlen sind eben die, die loslassen. Es gibt ein Vers in Dhammapada, sehr berühmter Vers, das sagt, Anya labu upanisa anya nibbana gamini etam yatha bhutam nyatva savako hoti buddhasa. Was heißt? Ein anderer Weg führt zu Labha. Was ist Labha? Etwas zu festhalten nicht. Etwas zum Gewinn, weltlichen Besitz, kann man so sagen? Ist gut. Na prima. Zum Ein anderer Weg führt zu dem weltlichen Besitz. Was sind die weltlichen Besitze, die man, die Kraft von dem weltlichen Besitz überwindet man eben durch Dana. Und was sind die drei im Buddhismus, wie heißen sie? Acht Winde. Acht Winde, die den Geist unruhig machen, unfähig zu meditieren. Was sind die acht Winde? Das sind auch heißt Atta Lokika Dhamma, acht weltliche Dhammas, weltliche Sachen. Jeder, der lernt Buddhismus, bestimmt hat schon begegnet diese acht. Das ist nichts anderes als Labha. Labha und Alabha. Weltlicher Gewinn und Verlust. Dann Yasa, Ayasa. Ruhm und Ehre. und Verleumder. nicht Ruhm. Schande. Dann Ninda Prasamsa, man wird gelobt und man wird getadelt. Das sind auch acht, die gehören zu den acht Winden. Und dann Sukha Dukha, die anhaften an das Angenehme und Abneigung zu dem Unangenehmen. Diese acht Winde gibt es, die sind dann Labha, Gewinn. Das ist, was die weltlichen Menschen sich immer wünschen. Immer sie, wo die acht Winde wehen, dort gehen sie. Damit man die Kraft von den acht wehenden Winden mindert, dann praktiziert man eben Dana. Durch Großgiebigkeit, Großzügigkeit, dann mindert man diese Lust und Begierde nach diesen acht Winden. Und der Paradox dabei ist, dass eben dadurch, dass man gibt, man bekommt. Je mehr man gibt, desto mehr man bekommt. Aber wir glauben es nicht, weil wir unter Kraft von den acht Winden stehen, die eben diese klare Verstand bedecken. Bedecken? Bedecken. Vernehmen. Na prima. Ebenso. Vernebeln. Dichte Nebel. Nehmen wir Beispiel, sehr berühmte Jataka, Sivi Jataka. Jeder, der Jataka lernt, mag besonders diese Jataka. Wir werden nicht detailliert. Aber was ist Wesen von dieser Jataka? Der große König Sivi, wer ist er? Natürlich niemand andere als unsere Bodhisattva. Er findet an nichts mehr Freude als an Gedana, an Geben. Das ist Leidenschaft von seinem Leben. Er natürlich baut die Dhanasala, die Spendenhallen an den vier Toren von seiner Hauptstadt, auch in der Mitte auf dem Markt und vor seinem Palast. Aber er ist immer unzufrieden. Warum er ist unzufrieden? Er immer denkt, ich gebe nicht genug. Dann, was geschieht? Der Sitz von dem Sakka wird heiß. Die Götter dann wundern sich, was sein, wenn sie Sitz wird heiß, wundern sich, was ist seine Absicht? Was will er? Will er mich versetzen? Oder hat er einen höheren Absicht? Das muss man schon prüfen. Da kommt der Sakka in Gestalt von einem alten Brahmanen und sagt, o großer König, gib mir deine Auge. Ja, da freut er sich. endlich habe ich Chance, etwas Größeres zu geben, nicht nur Kleinigkeiten essen und so. Dann gleich, wenn er um eine Auge fragt, gleich will er zwei geben. Und was geschieht dann? Er gibt die zwei Augen und er fragt ihn, was wünschen Sie sich, große König? No, ich wünsche mir nichts anderes als Tod. Was mache ich, ein blinder Mann? Denn dann der Sakka ist sehr beeindruckt. Und was gibt er ihm? Er gibt ihm himmlische Augen. Mit denen Augen der Weisheit, Augen der Himmel, himmlische Augen, mit denen er alles millionmal klarer sehen kann. Das ist dann, indem man gibt, bekommt man immer mehr. Das ist dann die Logik von, das man findet in Jatakas. Aber wir, indem wir von den acht Winden immer beeinflusst sind, wir sehen das nicht klar. Und wir haben erklärt auch, dass diese Freigiebigkeit kommt nur zu dem erwünschten Frucht, wenn es durch Sila, das haben wir schon erklärt, geläutert wird. Richtig? Wir haben auch erklärt, dass Sila ist, das Wesen von Sila ist Disziplin. Es ist eben Disziplin. In der Visuddhimagga wird erklärt, Sila heißt Silana. Silana heißt nichts anderes als das, was unseren Geist kühl, kühl macht. Und unseren Geist ordnet. Wenn unser Geist nicht geordnet ist, er wird heiß. Ist das so oder nicht? Bitte, bitte überprüfen Sie, ob es der Fall ist. Wenn der Geist heiß ist, was brennt in dem Geist? Die Befleckungen, die Unreinheiten, die brennen da. Deswegen wird der Geist heiß. Wenn er nicht diese hat, obwohl er es sehr, sehr heiß ist, hm? So wie in Indien, er bleibt kühl. Hm? Das ist Funktion von Disziplin. Und nur diese Disziplin, dann, wie wissen wir, dass wir Disziplin üben? Indem die Dusila, die Unmoralität, die unmoralische Verhalten, verschwindet. Wir, die Studenten von Buddhismus, besonders diejenigen, die Theravada studieren, bestimmt studieren sie Visuddhimagga. Und in Visuddhimagga spricht man von drei Sorten von Disziplin. Hm? Erste Disziplin ist Disziplin, dessen Wesen ist Sila. Und diese Disziplin ist, was für Disziplin? Indem man die Gegensätze übt. Indem man Freigebigkeit übt, indem man Aloba übt, Loba kommt nicht zum Ausdruck, indem man Adosa übt, der sich nicht ärgert. Ärger kommt nicht zum Ausdruck, indem man Wissen übt. Nichtwissen kommt nicht zum Ausdruck. Also das heißt, man bemüht sich, die 10 heilsame Kammapada, heilsame Karma, was ist Dasa Kamapata? Dasa Kusala Kamapata, Dasa Akusala Kamapata, Panati Pata Vire Manisikapata Samadhyami. 10 heilsame Wege. Hm? Wenn man 10 heilsame Wege, man übt Sila. Und indem man 10 heilsame Wege, jeder weiß 10 heilsame Wege, das ist bekannt, ne? Sollen wir wiederholen? Jemand nicht weiß? Alle wissen. Hä? Nicht? Keine Täten, hä? Nicht stehlen, nicht Kame Sumichachara, nicht sexuelles Fehlverhalten. Genau wie Elvira sagt. Dann nicht liegen, Pisunavacha, Varusavacha, Zwischentragen und hintertragen und Oberworte, genau so. Dann Aloba, Adosa und Samaditi eben, diese nicht. Das sind dann geistige Karma. Erst ist körperliche, 3. Dann Vachi, mündliche, 4. Und am schwersten, was wichtigste ist, dann die 3 mentale Karmas zu reinigen. Hm? Durch Manifestierung von Sila ist nichts anderes als Reinheit. Wenn Reinheit da ist, Sila da ist, Wenn Reinheit nicht da ist, Sila ist nicht da. Und was ist die Hauptursache von Reinheit und von Sila? Das ist unsere beste Freund, die Schützer der Welt, Hiri Otapa, Scham und Furcht von unheilsamen Taten. Damit man dann Dana reinigt, Aloba reinigt, Begierlosigkeit reinigt, man muss diszipliniert werden. Und wenn man nur der Disziplinierte dann überwindet Resistenz. Nur wenn er so macht, dann kann er tiefere Disziplin üben. Das ist Samadhi-Disziplin. Und Samadhi-Disziplin dann führt zu höchster Disziplin. Das ist Weisheit-Disziplin. Nur Weisheit kann uns reinigen. Aber wenn wir nicht Disziplin von Sila und Disziplin von Samadhi haben, Weisheit kann uns nicht reinigen. Weil diese zwei frühere Disziplinen sind Voraussetzung für Weisheitsdisziplin. So musste man verstehen, dann Weisheitsdisziplin geht zu höchster Disziplin, das ist Disziplin durch unmittelbare Erfahren von dem Weg. Das ist überweltliche Disziplin. Höchste. Jetzt damit man gereinigt wird, auch damit die Welt gereinigt wird, in der Lehre von Jatakas, in der von Bodhisattva Weg gesprochen wird, Reinigung von selbst ist immer verbunden mit Reinigung von der Welt. Die sind untrennbar. Indem man nicht zwischen sich, der Weg von Bodhisattva ist, nicht zwischen sich selbst und den anderen zu unterscheiden. Deswegen, wenn man Dana übt, wird man reich, wird man ein König, wird man ein Universalkönig. Wenn der Universalkönig dann Sila übt, dann alle Wesen in der Welt oder in seinem Reich werden zu Glück kommen und alle gute Erscheinungen werden geschehen. Wenn nicht der Fall, das Gegenteil. Das wird illustriert in den Jatakas. Zum Beispiel, wir nehmen Geschichte, als der Bodhisattva war König, er wollte immer unzählbare Geschichten in den Jatakas, wie der Bodhisattva überprüft seine Sila, seine Moralität. Und er immer fragt sich, mehrmals fragt sich, was ist wichtiger, Freigebigkeit oder Moralität? Um das herauszufinden. Er sogar stellt damit bei, als er Finanzminister ist oder als er Priest ist bei dem König, er stellt ihm, um herauszufinden, ob der König ihn respektiert wegen seiner Gelehrsamkeit oder wegen seiner sein Wissen, politisches Wissen oder wegen sein Sila. Wenn er dreimal gestohlen hat, der König fasst ihn und dann weiß er, nichts ist mehr respektvoll als Sila. Und was ist Folge dann? In dem rein Sila zu üben, er geht in Hauslosigkeit. Also das ist die Folge, deswegen nach Sila Parami kommt Nekama Parami. Und jetzt, wie überprüft er Sila auch? Zum Beispiel, als er der gute Bodhisattva-König ist. Er wechselt seine Kleider, nimmt normale Kleider und geht zum Volke. Und niemand weiß, dass er ein König ist. Und er hört immer, was sie über die Regierung sagen. Dann sagen sie nur gute Sachen. Dann er findet niemanden in dem ganzen Reich, wo er geht, der schlechte Sachen über die Regierung sagt. Dann, er will noch überprüfen, dann geht er zu einem Asketen in den Himalayas und fragt ihn nach, ob er nimmt seine Gastfreundschaft und der Asket futtert ihn. Nigroda futtert ihn? Nicht gut. Hä? Futtert. Gibt ihn. Bewertet ihn mit Nigroda-Fruchten, mit Fiken. Feiken. Na prima. Und diese Feigen sind so süß, dass er fragt nach, wie ist das möglich, dass die Feigen sind so süß. Und der Asket sagt, die Feigen sind so süß, weil unser König ist so gute Sila. Deswegen, die Feigen sind so süß. Dann er fragt sich, der Bodhisattva fragt sich, ist das wirklich so? Dann er geht zurück in seinen Palast und er macht alles Schlechtes, was er sich denken kann. Dann geht er wieder zu dem Asket und er bewirtschaftet ihn mit Nigroda-Fruchten und die schmecken so sauer und so schmecken gar kein gutes Geschmack. Dann weiß der, es ist genau wie der Askete sagt, so ist es. Also wichtig ist zu verstehen, dass indem man, das ist die Folge, indem man Freigebigkeit übt, wird man König, wird man reich, wird man ein Weltherrscher, was der Bodhisattva Millionen vielmals gemacht hat, Weltherrscher. Und dann jemand, der dann großen Einfluss als Herrscher oder als wichtiger Mann hat, wenn er dann Sila übt, dann Einfluss von Sila wird sich verbreiten, wie Rauch in dem Wind. Das ist nicht so gut. Ja. Es geht noch. Okay. So, deswegen wird gesagt in Charyapitaka, die Perfektion in Sila gehört zu einem, der alles aufgegeben hat. Solche Mann dann übt perfekte Disziplin. Deswegen diese Steigerung. Und wenn der Herrscher oder der jemand, der einen Einfluss hat, warum jetzt schlechte Zeiten? Weil diejenigen, die Einfluss haben, so ist es leider in vielen Ländern, eben nicht Sila. Deswegen viele Probleme, die wir alle kennen. Deswegen Dana, um Glück der Menschen, Dana ist nicht genug, Sila muss da sein. Das wird illustriert in den Jatakas, in der Guru Dhamma Jataka. Guru Dhamma Jataka. Der große Bodhisattva war der König von Kuru. Sehr mächtiger König. Und in Kalinga, Kalinga ist heute Orissa, Bhubaneswar, waren Sie? Der König von Kuru ist Dili, Bhubaneswar, sehr weit weg. Der, in Kalinga gibt es Trockenheit, nicht zum Essen. Das Volk von Kalinga hungert. Dann, was macht der König von Kalinga? Es gibt die, seine Ministern sagen ihm, es gibt nur eine Chance für das Reich, dass er bekommt, Staatselefant von dem König von Kuru. So glaubt man, wenn diese Mangalahati, kennen Sie Mangalahati? In Indien, das ist ein Zeichen von dem universalen Monarch, auch von großen Herrschern, dass er einen Mangala-Elefant hat, einen, wie sagt man, Elefant, der Segnen bringt. Große weiße Elefant. Haben Sie gesehen, diese Kumbh Mela in Indien, die großen Asketen, die kommen an dem weißen Elefanten in Samadhi. Das ist höchste Ehre. Bringt dem Staat und den Menschen diese Segnen Elefant. Das bringt Segnen und bringt Regnen. Wo immer dieser Elefant ist, alles prima. Dann er ist in Kuru alles prima. Die Menschen machen Trommel im Magen, so gut es allem geht. Dann er schickt große Delegation nach Kuru und fragt den König von Kuru, bitte, Mitleid geben Sie uns, Hathi-Elefant. Ah, der Bodhisattva-König von Kuru freut sich, das ist schön, bitte, gleich nehmen Sie. Dann natürlich alle Minister und alle sind unzufrieden, so wie in Vesantara Jataka, wo der Bodhisattva auch Elefant gegeben hat und wurde verbannt von seinem Reich, weil das Volk war unzufrieden. Und der Kalinga jetzt bekommt diesen Elefant, aber Regnen kommt nicht. Eieiei. Was machen wir? Was macht jetzt was macht das arme Volk von Kalinga? Sie haben diese Hatti, Mangala Hatti, aber sie haben keinen Regen in Kuru, sie haben kein Mangala Hatti, aber Regen immer kommt. Was ist der Grund? Dann wieder der König schickt Delegation dann der König von Kuru erklärt, wir, bei uns haben wir Regen, weil der König versucht, tugendhaft zu sein und das Volk auch folgt. Alle versuchen, tugendhaft zu sein. Dann die Delegation sagt, bitte, hier ist Gold, schreiben Sie auf goldene Platten, was für Moralität soll man üben, wir werden das dann zu unserem König bringen und wir richten sich danach. Dann der König sagt, wir haben schon erklärt, Hiri Otapa ist die Ursache von Sila. Ja? Der König sagt, ich bitte, bitte, lieber ich, nicht ich, weil ich habe Kukucha, ich habe ein, wie sagt man Kukucha? Ich habe ein, ich habe ein schlechtes Gefühl, oder? Wie sagt man? Angst. Hohe, zum Beispiel. Hohe. Bereue. Ich bereue. Ich bereue sehr, weil er hat so eine Kleinigkeit, ich erinnere mich, gemacht. Deswegen, er will das nicht auf goldene Platte aufschreiben. Aber gehen Sie zu meine Frau, die Königin, sie kann das aufschreiben. Sie gehen zu Königin und sie findet, nein, ich kann auch nicht. Sie hat etwas ganz kleine Kleinigkeit gemacht. Gehen Sie bitte zu dem Hauptpriester, er kann das, der Hauptpriester auch. Ich habe doch eine so Kleinigkeit, dass man lachen kann, gemacht. Ich kann das nicht aufschreiben. Dann gehen sie immer runter, runter, bis sie kommen zu der Kaufmann schickt sie zu einer Dirne, die soll das aufschreiben. Bei uns sogar die Dirne sind sehr tugendhaft. Und die Dirne sagt, liebe Delegation, als ich vor vielen Jahren ein Klient hat mir 1000 gegeben, aber ist nicht gekommen. Und ich weiß bis jetzt nicht, was ich jetzt mit diesen 1000, was ich machen soll, wem ich es geben soll. Ich kann nicht aufschreiben. Dann so, die Delegation findet, so tugendhaft ist das Volk in diesem Reich, dann berichten sie dem König und Regen kommt gleich. So, Sila ist dann Blüte von Dana. Wenn Sila, wenn Dana dann in Sila mundet, nur dann wird es genügend Kraft haben und alles was es an religiösem Verdienst, weil es alles, was religiöse Verdienst, Punya, anbetrifft, wird dann kommen. Und jetzt sprechen wir über Sila. Wir haben gezeigt, dass wie Sila ist verbunden mit Dana. Wesen, wir haben gesagt, von Sila ist dass man Disziplin übt, zwecks Ajhasaya Suddhi. Ajhasaya Suddhi heißt die Reinigung von Absicht. Wenn eben Dana wird auch gereinigt, indem es mit Reinigung von Absicht verbunden ist. Nicht wahr? Und Sila eben Disziplin, ohne Disziplin, Absicht wird nicht gereinigt. Nur durch Disziplin wird dann Absicht gereinigt. Und Absicht wird reinigt, Sila, wir wissen, es gibt Sila ist Disziplin gegenüber körperliche Karma, gegenüber wortliche oder sprachliche Karma. Und diese beiden haben Wurzel im Geist. Geistliche Karma bestimmt körperliche und sprachliche Karma. Wenn man das versteht, deswegen Folge von Sila kommt Nekama. Die sprachliche Karma zu die körperliche Karma und sprachliche Karma zu reinigen. Dafür nimmt man Sila Samadana, man nimmt die Silas, je nachdem, ob man Mönch ist oder ob man ein Laie ist oder ob man ein Samanera ist und so weiter. Man dann andere Teil von Sila ist, dass man Avitikama, man bemüht sich nicht, diese Silas zu brechen. Der Bodhisattva ist einer, der kann Silas brechen, aber wenn er die Silas bricht, so wird geschrieben, er weiß, er ist davon bewusst. Ein Wert Bodhisattva, der Sila übt, nur indem er voll bewusst mit vollem Wissen die Silas bricht. Sonst ist nicht Bodhisattva. Und er weiß warum, was sind die Umstände, die dazu führen. Das ist wichtig zu verstehen. Dann sich bemühen, um nicht die Silas zu brechen, ist auch ein Teil von Sila. Und andere Teil von Sila ist, wenn man die Silas unterbrochen hat, gebrochen hat, auch unterbrochen geht, dann wird man richtig Patikarana, man wird richtig die wieder gut machen. Dadurch wird dann diese Ajhasaya Absicht gereinigt. Und wenn in dem Absicht gereinigt wird, dann man wird sich Mühe geben, effektiv Mühe geben können, um, wir haben gesagt, das Wesen von Nekama ist, dass man nicht an Existenz anhaftet und man haftet nicht an die Sensualität, Sinnlichkeit. Das ist dann Nekama. Und das kann, das ist dann natürliche Folge von, wenn man sich bemüht, Absicht zu reinigen und körperliche und sprachliche Karma zu reinigen. Dann wird man bewusst von das wie schwer ist es, dann geistliche Karma zu reinigen. Um geistliche Karma zu reinigen, dann Nekama. Geistliche Karma, wie wird geistliche Karma gereinigt, in welchem Zustand? In Zustand von Samadhi. Aber in Zustand von Samadhi nur zeitweise. Definitiv nur durch Weisheit. Also, damit man diese Logik illustriert, man kann wieder Jataka-Geschichte nehmen. Welche Jataka ist gut dafür? Ah, diese ist sehr schön. Wie heißt das? Gagananala Jataka. Gagananala Jataka. Schöne Geschichte. Das gefällt mir sehr. Gagananala Jataka. Wie ist es? Der Bodhisattva in früheren Leben war ein Wasserträger. Sehr harte Arbeit, Wasserträger. Und als Wasserträger, er hält halb Tag, nicht ganze Tag, halb Tag, er hält Uposatha-Geliebte. Und als er die Uposatha-Geliebte hält, er zufällig, der, ich glaube, der König von Panchala in Kampila geht vorbei und er sieht wie deine Majestät und er denkt sich, wow, wie schön es wäre, statt diese Wasserträger ein so ein König mit solcher Majestät sein. Und dann wird er krank, stirbt er und wird geboren als der große König Udaya mit großer Majestät. Und weil er kein ordentlicher Mensch ist, er kann sich an frühere Leben erinnern. Die anderen wissen nicht, dass er vor dem er als Prinz und dann König geworden ist, er war ein Wasserträger. Das weiß nur er. Und er weiß das sehr klar, weil der Bodhisattva, indem er Fortschritte macht, er kann sich immer an mehrere Existenzen erinnern. Dann, was passiert, als der große König Udaya sitzt an seinem Fenster, da sieht, weil er Mitleid hat mit dem armen Menschen, er erinnert sich, wie war es, als er Wasserträger war, da er sieht, es ist auch Uposatha-Tag, er sieht einen armen Mann, der in großer Hitze im Sommer schwitzt, aber sein Gesicht sehr, sehr erfreut, und er singt und geht sehr schnell zu dem Nordtor von der Stadt. Dann er, wie in solcher Hitze, ohne Sandalen, ohne Sonnenschirm, und so glücklich singt er, was will er, dieser Mann? Dann er schickt seine Leute, bringen sie ihn her, und dann sie bringen ihn zu dem König, und er fragt, du Mensch, warum bist du so glücklich? Er sagt, lieber König, ich habe etwas Geld im Nordtor von der Stadt gesteckt, jetzt gehe ich das zu holen, damit ich mit meiner Frau Uposatha Geliebte nehme, und dann wir werden das benutzen, damit wir uns erfreuen. Dann der sagt, oh, du guter Mann, du hast bestimmt mindestens 1000, du hast 1000 Münzen da oder so, wie viel? Nein, wieso 1000? Da hast du mindestens 500? Nein. Hast du 100? Nein. Hast du 50? Nein. Hast du 20? Nein. Hast du 10? Nein. Hast du 1? Nein. Ich habe halbe Massaker. Größte, diese kleinste Minze, das es gibt, wofür man sich kaum eine Ladu-Süßigkeit kaufen kann. Das hat er da gesteckt, und jetzt freut er sich, dass er das nehmen will. Dann der gute König sagt, lass das, es ist so heiß, und ich gebe dir gleich 100 Münzen und gehe nach Hause, feuere deine Uposatha. Nein, Herr großer König, ich will nicht 100, ich will meine. Er ist sehr beeindruckt. Ah ja, ich gebe dir 1000. Er sagt, nein. Ich gebe dir 100.000. Nein. Ich gebe dir meine ganze Schätze. Ich gebe dir, nein. Ich gebe dir halb Königreich. Er sagt, dann der denkt er, na okay. Na okay, prima. Dann er ist halbkönig. Er hat ein halb Massaker gesteckt und wird halbkönig. Weil dieser große König Bodhisattva hat Mitleid mit den Armen. Er hat was Ähnliches gelebt. Dann wird er wegen halb Massaker bekommt er halb von großen Reich, und dann sie teilen und leben wie zwei Brüder. Immer mit Liebe und Metta und so. Dann einmal, als sie zusammen im Garten spazieren gehen, dann der König wird müde, dann er ruft Halbmassaker König und sagt, ich möchte mich ausruhen, dann na Ruhe auf meinem Schoß doch, dann er ruht auf, schläft ein. Und so dann der andere, was geschieht? Er fängt an, als er wartet da, er fängt an zu denken, ich bin halb Königreich, warum täte ich ihn nicht? Und dann kann ich ganze Königreich, eine Gedanke nur kommt in sein sein Geist. Dann, gleich nach dieser Gedanke gekommen ist, dann erinnert sich, wie wohltäter zu ihm er war und was für verrückter Gedanke ist das. Wie kann er zulassen, dass mal so ein verrückter Gedanke kommt zu seinem Geist. Dann er entscheidet sich, alles muss ich verlassen und gleich in den Wald gehen, damit nie wieder so ein Gedanke kommt. Dann der König wacht und er sagt, bitte, bitte entschuldigen mir, ich, als Sie geschlafen haben, ich habe bekommen solche verrückte Gedanken. Jetzt ist die Zeit, bitte nehmen Sie halbe Königreich zurück, ich gehe in die Himalayas und werde alles verlassen, damit ich nie wieder so ein verrückter Gedanke kommt. Das ist dann der Zusammenhang zwischen Sila und Nekama. Nach Sila, wie so viele Jatakas dann erklären, nach Sila kommt Nekama. Die Sila wird durch Nekama gereinigt. Wenn jemand sich bemüht, durch Sila die, indem man Großzügigkeit übt, man wird diese Begierde mindern können, indem man Hasslosigkeit, Metta übt, man wird Hass mindern können. Aber so lange man Sila, die basiert ist auf Gegensätzen, wenn man Begierde hat, gibt man Asuba auch oder so. Solange Gegensätze da sind, was Wesen von Sila ist, Disziplin ist, immer Praxis von Gegensätzen. Disziplin im Sinne von Silana, Kielen von den Klesas, von den Unreinheiten des Geistes. Deswegen, wenn man so lange man nicht in tiefere Disziplin, die diese Gegensätze überwinden kann und ganz die Kraft hat, ganz alle Unreinheiten des Geistes zu schüttern, kommt, diese verrückten Gedanken können wieder und wieder kommen. Obwohl man sich Mühe gibt, diese verrückten Gedanken werden kommen. So, das versteht man nur, wenn man sich Mühe gibt, Sila zu üben. Indem man Sila übt, wird der Geist sensitiv. Und wenn der Geist sensitiv ist, er wird sehr klar einsehen können, wie schwer es ist, von den verrückten Gedanken loswerden. Dann Sollen wir noch ein paar schöne Geschichten erzählen? Damit wir klar verstehen, wie diese Dana, Sila und Nekama zusammen verbunden sind. Welche Jataka ist gut? Mughapaka Jataka, sehr schön. Und wir sagen kurz, weil es sehr lange ist. Der Bodhisattva wurde als wieder in königlichen Familie geboren und sein Vater, der große König, hatte lange, lange nicht Kinder gehabt. Dann er ist geboren als einziges Kind, dann er besonders beliebt von dem König und Königin. Dann der König liebt ihn so, dass er immer mit ihm zusammen sein möchte. Dann, wenn er im Gericht sitzt, dann er lässt ihn an seinen Schoß sitzen immer, so dass der gute Bodhisattva hört sich zu, was so ein König zu machen hat. Dann sie bringen zu dem König verschiedene Räuber, die haben schreckliche Taten gemacht. Dann er sagt, sie den Kopf abhauen oder auf Pfeil setzen, auf ja? Pfeilen setzen und so weiter, diese schreckliche Strafen, die bei uns auch im Mittelalter noch sehr gewöhnlich waren. Das hört sich alles der brave Prinz, Kleinkind, hört sich das alles zu. Und dann er macht Entschluss, ich werde nie ein König werden, was es immer kosten soll. Ich werde nie ein König, das ist der Weg zu Hölle. Nichts anderes. Und was entscheidet er sich? Von jetzt als schon junge, 6-jährige Kind, er entscheidet sich, ich höre nichts, ich spreche nichts und so bleibe ich, wenn es nötig ist, für das ganze Leben, bis ich von dieser Bürde, von Königreich los bin. Dann die geben ihm verschiedene Testen, testen ihm, ob er das spielt oder ob es wahr ist, aber er spielt so gut, dass niemand kann ihn fassen. Er wird nie ein Wort sprechen, er wird nie etwas verstehen, wenn man mit ihm spricht. Dann der König ist hoffnungslos. Die Königin auch weiß nicht, was sie tun soll. Dann im letzten Ende so nutzlose Knabe. Der König ärgert sich ein bisschen. Dann schicken sie ihn weg in Haus, nach außer der Stadt und begraben sie ihn dort. Was für so mit einem. Dann er schickt seinen Wagenlenker, und als sie außer der Stadt gekommen sind, dann er fängt an zu graben, seinen Grab. Und da plötzlich kommt der gute Junge und sagt, was machen Sie? Dann er ist sehr erstaunt. 10 Jahre hat er kein Wort gesprochen, nichts verstanden. Dann er sagt, das ist für den nutzlosen Jungen, aber dann ist er so beeindruckt, dass er sagt, bitte kommen Sie zurück. Er sagt, nein, nein, das geht nicht. Jetzt ist die Zeit, alles zu verlassen und in Hauslosigkeit zu gehen. Dann der Wagenlenker wird ihn folgen, aber er schickt ihn zurück. Dann was passiert natürlich? Dann die alle folgen ihm in Hauslosigkeit. Und so geschieht viele, viele Male. Indem er solche Entschluss nimmt, Sila zu ihm, dann er vertieft seine Toleranz, er vertieft seine Virya, Sila ist immer mit Toleranz und mit Anstrengung verbunden. Darüber werden wir noch auch später reden können. Und mit Adhidhana. Das sind alle die Paramis, die nötig sind, damit man in der Meditation in die Tiefe geht. Ohne das ist das nicht möglich. Und das sind dann zu zeigen, dass die konsequente Übung von Sila dann automatisch geht über in Loslassen von Anhaften an Existenz und Loslassen von den sinnlichen Begierden, was das Wesen von Nekama ist. Was sollen wir noch über Sila reden? Wir haben das Sila hat natürlich mit allen Paramis zu tun. Das soll man, ich habe schon dieses Beispiel von Mughapaka Jataka gegeben. Wir können noch ein anderes Beispiel geben. Welche ist gut? zum Beispiel Jayadisa Jataka. Nehmen wir Jayadisa Jataka, was auch sehr ähnlich ist mit Sutto Samma Jataka, was auch eine von den wichtigsten Jatakas ist. In Jayadisa Jataka, sehr schöne Geschichte. Was passiert da? Der ist verbunden mit Dämonen. Die Königin, in der Harem von dem König gibt es Rivalin, und eine von den Frauen von König ist eifersüchtig, dass eine andere Frau Kind bekommt von dem König, dann sie schwört, dass sie im nächsten Leben sie wird die Kinder fressen. Dann sie ist geboren als Dämon. Und diese sie kommt dann und frisst erste Kind von der Königin, frisst zweite Kind von der Königin, dann die Königin, damit sie das vermeidet, die andere wird als Königin geboren, die eine als Dämon, Dämon, der weibliche Dämon. Sie frisst dann die Kinder von der König. Erste gefressen, zweite gefressen, dritte, sie wird fressen, dann die ganze Armee schützt das dritte Kind. Und was macht die Dämonin? Sie wird ihn holen, aber indem die Armee verfolgt sie, sie dann, als sie flieht, sie lässt das Kind irgendwo und dann kommt sie zurück. Natürlich, das Kind ist sehr hungrig, dann als sie ihn nimmt zu fressen, sie drückt seine Brust und will Milch trinken, dann bekommt diese Dämonin, bekommt mutterliche Liebe. Und sie kann nicht das Kind töten. Dann nimmt sie ihn auf Friedhof und futtert ihn mit menschlichem Fleisch. Dann diese wunderschöne Geschichte. Dann, was geschieht? Diese wird stark durch menschliche Fleisch, aber er ist kein Dämon, er ist ein Mensch. Wie unterscheidet man einen Dämon von einem Mensch? Wenn Sie unterscheiden möchten, wenn Sie Chance haben, mit Dämon zu tun, was zu tun, wie weiß man? Dämon hat keinen Schatten. Mensch hat Schatten, Dämon hat keinen Schatten. Und Dämon hat rote Augen und keinen Schatten. Da erkennt man Dämon. Bei mir habe ich nachts schlecht schlafen. Na prima. Also, was geschieht? Dieser gute Knabe, Prinz, wird im Friedhof auf menschlichem Fleisch gefuttert. Und dann die Mutter wird krank und geht zu Vesantara. Das ist, die geht zu diese Chatur Maharajika König, der König von den Dämonen. In Sumeru. Die richtige Mutter. Die Dämonmutter. Die Dämonmutter. Und dieser gute Knabe dann lebt in dem Friedhof. Dann, was passiert jetzt? Diese Dämonin wird tot und vierte Kind wird geboren. Das ist niemand andere als unsere Bodhisattva. Der heißt Alina Sattu. Diese Alina Sattu, was macht er? Er ist ein guter Knabe, er wird ein Prinz dann und er wird dann ein König. Und als er in diese Dämon, in dem er viel Schaden anrichtet, er wird von dem Friedhof verbannt mit Arme, er versteckt sich im Wald. Dann lebt er im Wald, dort fängt er Menschen und frisst. Okay. Dann, wenn packt er niemand andere als der gute König, wenn er in Wald, ich glaube, zu Jagd geht. Wahrscheinlich nicht zu Jagd, das ist nicht so gut. Aber es scheint mir doch zu Jagd geht. Vielleicht auch Pilze sammeln. Es ist möglich. Und was passiert? Er packt ihn. Und er will ihn fressen. Und sein Bruder, der Bodhisattva, sagt, lieber Freund, jetzt, du kannst mich fressen, das ist sehr schön, dass du mich fressen möchtest, aber ich habe einen Brahmanen gesprochen, genau die Geschichte in Suttosama Jataka, dass ich von ihm einen Vers höre und dass ich ihm dafür Geld gebe, dass wenn ich jetzt nicht zurückgehe und das Geld bezahle und mir das, diese Verse anhöre, dann halte ich nicht Sila, dann lüge, habe ich gelogen. Bitte glauben Sie mir, wenn ich mir diese Versen angehört habe, ich komme zurück. Dann er ist, weil er ist doch ein Sohn von einem König, er hat auch edle Eigenschaften, dann er ist sehr beeindruckt, dann lasst ihn los, aber kommt zurück. Dann er geht hin, hört sich das zu, dann er sagt, ich muss wieder zurück. Natürlich, sie wollen ihn nicht lassen zu einem Menschenfresser. Wir kommen mit Arme. Nein, geht nicht. Er will alleine zu dem gehen. Dann kommt er zu ihm und los, friss mich schon. Denn er ist... Er ist sehr beeindruckt, so furchtloser Mensch, wie kann ich diesen furchtlosen Mensch fressen, dann mein Kopf splittert in 7 Teile, wenn ich sowas mache. Dann er gibt ihm Test, lieber Freund, mache dann Feuer und dann ich werde dich braten. sammelt Er sammelt die Holzstücke, macht Feuer. Na los, los, brate mich, mein Freund. Und dann, er natürlich kann es nicht mehr machen. Dann der gute Bodhisattva, er überlegt und er hat gehört von den Brüdern, die gefressen waren und so. Dann denkt er, das muss doch mein älter Bruder sein, niemand anderes. Dann hat er Schatten, er ist kein Dämon, er ist ein Mensch. Dann sagt er, lieber Freund, du bist kein Dämon, du bist ein älterer Bruder, dir gehört das Königreich, weil ältere Bruder hat immer, ältere hat Recht. Dann aber der nimmt Sila, er verspricht, er wird nicht mehr Fleisch nehmen, aber er geht in Hauslosigkeit. Er kann nicht Königreich einnehmen, obwohl es ihm gegeben wird. Dieselbe Geschichte, wir haben in Suttosama Sutta, wer der Bodhisattva genau dieselbe Geschichte. Er dann der Menschenfresser gibt ihm 4 Gelübde. Der erfüllt Wünsche, er erfüllt. Was 4 Wünsche wünscht sich der Suttosama, der Bodhisattva? Langes Leben für den Menschenfresser. Nur Liebe und langes Leben, dass er lange, lange lebt. Zweiter Wunsch, dass er die Menschen, die er gefangen hat, frei lässt. Das sind diese andere Menschenfresser, er hat 101 Prinzen, das war niemand andere als Angulimala, dieser Menschenfresser in den 2 Geschichten ist Angulimala. Der hat 108 Prinzen gefangen und wird sie offen zu Nigrodha Baum Devata, Nigrodha Baum Gottheit. Und er betet von ihm, er frei lässt, gibt zurück Königreich und nie wieder frisst Menschen Fleisch. Dann, dass er findet, dass das ist nicht möglich, ich kann alles aufhalten, außer diese Gelübde, dass ich nicht mehr Menschen Fleisch fresse, aber indem er die Sila-Geliebte genommen hat, er fängt sich an zu schämen, dann er, obwohl er gefragt wird, König zu werden, er lässt alles und wird zum Asket. Und er kann nicht, indem er durchgeblickt hat, dass Disziplin ist auf Scham basiert. Wenn sein Scham durch über die schlechten Taten und schlechte Gedanken, die er geübt hat, dann intensiv wird, er zieht in Hauslosigkeit. Deswegen die, egal bei wem, wenn Sila konsequent geübt wird, es führt zu dem Wunsch, die an das Anhaften an Existenz zu mindern und Anhaften an sinnliche Begierde zu behindern. Dafür man das macht effektiv, muss man Samadhi üben. Deswegen durch Nekama entsagen, wir haben durch Entsagung wird dann Sila wird gereinigt und wir werden in den nächsten Tagen dann mehr über Nekama Parami sprechen, weil es ist direkt verbunden mit unserer Praxis von Meditation. Indem Konzentration reinigt Sila, indem hohere Sila ist nur möglich, wenn man Konzentration hat, tiefere Konzentration hat, weil nur durch tiefere Konzentration wird man dann imstande sein, alle unreine Gedanken zu beseitigen, aber nur zeitlich. Und wir haben schon gesagt, dass das Wesen von Nekama ist Viraga. Viraga heißt Leidenschaftslosigkeit. Leidenschaftslosigkeit, wir haben auch schon erklärt, Leidenschaftlosigkeit ist erklärt in den Suttas als höchste Dhamma. Der Buddha erklärt, dass das von allen Phänomenen, von allen hier kann man am besten Dhamma als allen sagen wir einfach Sachen, von allen Sachen, von allen Erscheinungen, von allen Sachen, Viraga oder Begierlosigkeit ist das Höchste. Und Begierlosigkeit, wenn wir Begierlosigkeit üben möchten, Begierlosigkeit üben wir auf dem weltlichen Weg, das ist dann Übung von Samadhi, von Jhanas, von Samapatis, von Vimokas, von Abhyata, Vatanas, von Kasinas und so weiter. Alle diese von den weltlichen, übernatürlichen Kräften, alle diese Phänomene sind durch Begierdelosigkeit verursacht, weltliche Begierdelosigkeit, indem man an niedrigere Sukha, niedrigere Freude, an dem man sich von niedrigere Freude, an dem man anhaften an niedrigere Freude sich, an dem man sich von anhaften an niedrigere Freude lässt, wird man dann immer feinere Freude erleben können. Das ist dann weltliche Viraga. Die durch Samadhis geübt wird. Dann, wenn man überweltliche Viraga üben möchte, dann muss man die vier edle Wahrheiten kontemplieren. Diese zwei Viragas führen zu Erfolg in Nekama und zu Panya, die dann Nekama reinigt. In dem Nekama wird dann zu Freiheit, zu Befreiung. Aber darüber sprechen wir dann morgen. Dann heute so viel. Und morgen dann fangen wir an, noch ein bisschen mit dem mit Beziehung zwischen Sila und Nekama und wie man Nekama übt. Wie man Nekama übt, ist dann direkt verbunden mit Meditation. Wie man Meditation übt, im Sinne von Parami, im Sinne, dass man für lange, lange Zeit und durchaus den Geist reinigt, oder läutert. Das erklären wir morgen, Schritt nach Schritt. Das ist dann Nekama Parami. Okay, dann heute so viel. Sadhus, Sadhus, Sadhus.